Für die Dresdner gilt an diesem Tag, die Hoffnung stirbt zuletzt. Darf ich Sie mal fragen, wo Sie mit der Flagge hinwollen? Ja, ich möchte die Obama, ist ja ganz klar. Ich möchte sie mindestens mal sehen. Und wenn sie auf der Leinwand wäre. Und ich komme nämlich von Amerika. Gucken Sie mal. Bei Chemnitz? Ja, genau. Ich bin extra hierher gereist. Aber ich sehe das gar nicht so euphorisch. Ich habe auch gedacht, dass viel mehr mit Fähnchen sind und dass man das alles ein bisschen... Aber wahrscheinlich wissen die Leute, dass man nicht sieht und dann trauen die sich gar nicht raus. Immer mehr Bürger zieht es am Vormittag zu den hermetisch abgeschlossenen Sicherheitsbereichen hinter den Absperrgittern. Hundertschaften von Polizei sichern den Innenstadtbereich. Die Stimmung ist freundlich. Es geht das Gerücht, dass an einer Stelle die Gitter doch noch geöffnet werden sollen. Es könnte sein, dass hier geöffnet wird, dass wir hier rein könnten. Ja. Das ist das Gerücht? Das ist das Gerücht, das kursiert. Und Sie halten jetzt durch und hoffen, dass es klappt? Ich lass mich überraschen. Warum wollen Sie Obama unbedingt sehen? Charismat. Sehr toller, angenehmer Charismat. Sieht gut aus, hat Charme, wie kaum einer. Ich denke, dass er was erreichen kann. Wir freuen uns alle darauf. Warten wir es ab. Im Pressezentrum versucht derweil ein kleiner Junge, der 8-jährige Lorenzo mit US-Flagge über den Schultern und einem Blumenstrauß in der Hand, das strikte Akkreditierungsverfahren auszuhebeln. Mit stolz geschwellter Brust stehen die Großeltern daneben und fotografieren. Hat sich präpariert, was hat er in der Hand? Eine Mappe von sich und wo er schon überall war, bei Herrn Köhler, bei der Frau Merkel. Wahrscheinlich einfach, der Tag ist noch lang. Er hält aus, er will das einfach. Während US-Präsident Barack Obama sich inzwischen im Dresdner Schloss in die goldenen Bücher der Stadt und des Freistaates einträgt, übt der Kammerchor der Frauenkirche im Kulturpalast. Wir werden einen Psalm von Felix Mendelssohn Bartholdy singen, denn er hat seinen Engeln befohlen, und anschließend noch einen Sommerpsalm von Waldemar Ahlen. Mit dabei ist auch der Zahnarzt Hans-Christian Hoch, dessen Vater, ein Pfarrer in Rente, vor knapp 20 Jahren den Ruf aus Dresden mitverfasst hat. Für den Wiederaufbau der berühmten Frauenkirche. Also besonders muss ich mich erinnern an den Ruf aus Dresden, den wir damals vor jetzt knapp 20 Jahren in die Welt geschickt haben, wo wir natürlich auch Amerika, England, Frankreich mit gebeten haben, die Frauenkirche aufzubauen. Damals natürlich nicht ahnend, dass es gelingen wird. Und für mich ist das heute eine ganz besondere große Stunde, dass der amerikanische Präsident dieses Aufbauwerk nun auch sehen wird. Und wie fühlt man sich an einem solchen Tag, an dem man für den US-Präsidenten singen darf? Das ist schon sehr aufregend, was Besonderes, was also in sicherlich Jahrzehnten nicht wieder vorkommen wird insofern. Als historisch wertet auch Frauenkirchenpfarrer Sebastian Veit den Besuch des US-Präsidenten in der Stadt. Ich glaube, der Besuch des amerikanischen Präsidenten in der Frauenkirche ist ein Zeichen, das nach vorn weist. Und er kommt an einen Ort, der für Versöhnung steht. Das ist für uns das Wichtige. Spekulationen über politische Hintergründe dieser Planung erteilte Obama heute eine Absage. Stop it, sagte er. We have enough problems. Hört auf damit. Wir haben genügend Probleme. Wir brauchen keine hausgemachten weiteren. Dresden sei eine wundervolle Stadt voller Hoffnung, sagte Obama. Er freue sich, hier zu sein. Und auch die Bürger in Dresden freuten sich heute und warteten bis zuletzt. Es wäre ja schade, so einen tollen Mann, so einen intelligenten, jungen Mann, müsste man die Chance geben. Ja, den ne? Dresden soll vor allen Dingen auch die Möglichkeit ne? gegeben werden. Ne? Man hätte es anders ein bisschen machen können.